بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من نام الله سبحانه وتعالى بمس مهاتسك الله زيجن هايل بمهاتسك كاد النبوفيد محمد صلى الله عليه وسلم إش بتصوير لس كان جود كنت أصل الله ونش بتصوير لس محمد الله دينا ونزين جزانتس ليبقي شو استا هويت ما إن شاء الله تعالى weiter an der Stelle an der wir letztes Mal stehen geblieben waren. Und zwar geht es um Tafsir Surat Yusuf. Und wir lesen inshallah ta'ala diejenigen Ayat vor, die wir heute vorhaben, inshallah ta'ala durchzunehmen. Und zwar ist das ab der 11. Ayah, möge Allah euch segeln. Wir lesen die Ayat in ungefährer Übersetzung vor. Dort heißt es: Sie sagten, O unser Vater, warum vertraust du uns Yusuf nicht an? Wir werden ihm wahrlich aufrichtig zugetan sein. Sende ihn morgen mit uns, dass er Spaß und Spiel haben werde. Wir werden ihn fürwahr behüten. Er sagte, es macht mich traurig, dass ihr ihn mitnehmt, und ich fürchte, dass ihn der Wolf frisst, während ihr seiner unachtsam seid. Sie sagten, wenn ihn der Wolf fressen sollte, wo wir doch eine ansehnliche Schar sind, dann wären wir fürwahr Verlierer. Als sie ihn mitnahmen und sich geeinigt hatten, ihn in die verborgene Tiefe des Brunnenlochs zu stecken, gaben wir ihm ein, du wirst ihnen ganz gewiss noch diese ihre Tat kundtun, ohne dass sie merken. Und am Abend kamen sie weinend zu ihrem Vater. Sie sagten, O unser Vater, wir gingen, um einen Wettlauf zu machen, und ließen Yusuf bei unseren Sachen zurück. Da fraß ihn der Wolf. Aber du glaubst uns wohl nicht, auch wenn wir die Wahrheit sagen. Sie brachten falsches Blut auf seinem Hemd. Er sagte, nein, vielmehr habt ihr euch selbst etwas eingeredet. So gilt es, schöne Geduld zu üben. Allah ist derjenige, bei dem Hilfe zu suchen ist gegen das, was ihr beschreibt. Reisende kamen vorbei. Sie sandten ihren Wasserschöpfer und er ließ seinen Eimer hinunter. Er sagte, O frohe Botschaft, das ist ein Junge. Sie verbargen ihn als Ware und Allah wusste wohl, was sie taten. Und sie verkauften ihn für einen zu niedrigen Preis, einige gezählte Dirhams, und sie übten Verzicht in Bezug auf ihn. Und derjenige aus Ägypten, der ihn gekauft hatte, sagte zu seiner Frau, bereite ihm einen gastfreundlichen Aufenthalt, vielleicht wird er uns nützlich sein, oder wir nehmen ihn als Kind an. So verlieren wir Yusuf eine feste Stellung im Land, und wir wollten ihn etwas von der Deutung der Geschichten lehren. Und Allah ist seiner Angelegenheit überlegen, aber die meisten Menschen wissen nicht. Als er seine Vollreife erlangt hatte, gaben wir ihm Urteilskraft und Wissen. So vergelten wir den Gutestuenden. Das sind, liebe Geschwister, die Ayat 11 bis 22, die wir heute, inshallah ta'ala, uns vornehmen möchten. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns dieses Wissen leicht zugänglich macht und dass er uns diese Ayat verstehen lässt, denn er ist derjenige, der zum Stande ist und der ist derjenige, den wir darum auch zu bitten haben. Beim letzten Mal, die ersten Ayat, hatten wir besprochen, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit Yusuf alayhi salatu wa salam Großes vorhatte. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn in einem Traum offenbart, dass er von Allah subhanahu wa ta'ala eine hohe Stellung bekommen werde. Und das war der Traum, in dem er den Mond und die Sonne und 11 andere Sterne oder 11 andere Sterne sah, wie sie sich ihm niederwerfen. Insgesamt 13 verschiedene Himmelsgestirne. Und wir haben auch erfahren, dass Yusufs Vater, nämlich Ya'qub, seinen Sohn Yusuf und seinen anderen Bruder mehr liebte als die anderen und ihnen mehr angetan war als den anderen, und dass dies letztendlich einen Neid hervorgerufen hat unter den Geschwistern. Und man sagt, dass Yusuf und der andere Sohn zwei Vollgeschwister gewesen sind, und dass die anderen eben Halbgeschwister gewesen sind. Und das kann sein, muss aber nicht unbedingt der Fall sein. Wie dem auch sei, dieser Neid bestand, und deswegen hatte Yusufs Vater, Ya'qub, alayhi salatu wassalam, der auch ein Prophet war, Furcht davor, dass sie ihm etwas antun würden, wenn er ihnen diesen Traum erzähle. Und wir haben gesagt, manche Gelehrte waren der Ansicht, dass die anderen Geschwister von Yusuf ebenfalls Propheten waren. Das haben wir widerlegt. Und es reicht nicht als Argument zu sagen, dass sie imstande gewesen waren, diese Träume ebenfalls zu deuten. Das reicht nicht aus als Beweis für dieses Prophetentum. Und sie waren offensichtlich Geschwister, ganz normale Muslime, Söhne allerdings eines edlen Propheten. Und ihr könnt euch erinnern, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Yusuf gesagt hatte, Al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim, Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Das heißt, er ist der Edle eines Edlen, eines Edlen, eines Edlen. Das gemeint ist Yusuf, der Sohn von Ya'qub, der Sohn von Ishaq und der Sohn von Ibrahim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala Frieden auf ihnen allen ruhen. Das war, was wir beim letzten Mal in etwa erfahren haben. Und auch hatte Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten Yusuf bzw. Eha Ya'qub auch die Traumdeutung gelehrt. Denn als Yusuf seinem Vater Ya'qub diesen Traum erzählte, deutete er ihn als etwas Gutes und dass Allah Azza wa Jal ihn auserwählen werde und seine Gunst ihm gegenüber erfüllen werde, genauso wie er seine Gunst erfüllt hat gegenüber seinen Vorvätern Ibrahim und Ishaq, was ein Hinweis war, dass er ihn als Propheten erwählen werde. Tayyib. Und auch unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekam Träume, die sich bewahrheitet haben, noch bevor seinem Prophetentum. Und ähnlich ist es offenbar wie auch in dieser Geschichte mit Yusuf alayhi salatu wassalam. Tayyib. Und das letzte, was wir besprochen hatten, war, dass die Geschwister von Yusuf alayhi salatu wassalam ihm feindlich gesinnt waren und jetzt eine List geschmiedet haben gegen ihren eigenen Bruder. Und sie haben sich verschiedene Vorschläge gegenseitig gemacht. Die einen haben vorgeschlagen, dass man ihn töten solle. Und der Vernünftigste unter ihnen sagte, nein, das könnt ihr nicht machen, denn solch eine grauenvolle Tat können wir unserem Bruder nicht antun. Das ist verboten. Deswegen, wenn ihr etwas tun wollt, dann werdet ihn auf eine Art und Weise los, ohne dass er davon sterben, ohne dass er durch sterben müsste. Und sie gingen dann zu ihrem Vater, und das ist, was wir jetzt ab der 11. Aya lesen werden. Sie gingen zu ihrem Vater und sagten, O Vater, O unser Vater, warum vertraust du uns Yusuf nicht an? Wir werden ihm wahrlich aufrichtig zugetan sein. Warum vertraust du uns Yusuf nicht an? Weißt eindeutig darauf hin, dass sie es mindestens einmal vorher schon versucht haben mit ihrem Vater und dass der Vater Misstrauen hatte mit seinen eigenen Kindern und ihm nicht vertraut hatte. Weil er ihren Neid gegen ihren Bruder kannte. Und sie sagten, warum vertraust du uns Yusuf nicht an? Weil die wollten mit ihm, in Anführungsstrichen, das ist, was sie ihrem Vater vorgesagt haben, sie wollten hinausgehen und spielen, wie wir in der darauf folgenden Aya lesen werden, auf dass er, wie heißt es, natürlich ihr eigenes Ziel ist, dass er sein Sohn abgelenkt ist und dass sie ihre List ihm gegenüber auf ihn anwenden können. O unser Vater, warum vertraust du uns nicht Yusuf an? Wir werden ihm wahrlich aufrichtig zugetan sein. Auf Arabisch heißt es, وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. Ein Nasih ist ein Mukhlis. Ein Nasih ist jemand, der alles Gute für dich möchte. Deswegen macht er alles, was für dich gut ist. Und wie der Mukhlis. Der Mukhlis ist, meistens kennen wir es in Bezug auf Aqida und in Bezug auf unsere Gebete, dass man Ikhlas hat, dass man das nur für Allah alleine macht. Aber du kannst auch einem Menschen gegenüber Mukhlis sein, indem du ihm aufrichtigen Ratschlag gibst und es wirklich gut mit ihm meinst. Das ist, was sie hier gesagt haben, als es heißt, وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. Wir werden ihm wahrlich aufrichtig zugetan sein. Das heißt, mach dir keine Sorgen. Wir werden uns um ihn kümmern und alles machen, was zu seinem Wohle beiträgt. Sende ihn morgens mit uns, dass er Spaß und Spiel finde. Wir werden ihn fürwahr behüten. Hier haben sie sich überlegt, was können sie sagen, um ihren Vater zu gewinnen? Was können sie sagen, um ihren Vater, sein Herz zu gewinnen? Denn das Problem war, dass er seinen Sohn mehr liebte als alle anderen. Und also haben sie einen Weg gefunden, wodurch der Vater sich ebenfalls freut. Nämlich, wenn das Kind zufrieden ist, dann freut sich ebenfalls der Vater. Und das war ihre bekannte List. Und wir werden ihn fürwahr behüten, das heißt, wir werden auf ihn aufpassen, denn die sind hinausgegangen, offensichtlich in die Wüste oder anderswohin aufs Land, um dort ihren Spaß zu haben. Er sagte, Jakob a.s. Auf Deutsch Jakob, und das war vielleicht seine letzte Sorge, warum sage ich gleich, er sagte, es macht mich fürwahr traurig, dass ihr ihn mitnehmt, und ich fürchte, dass ihn der Wolf frisst, während ihr seiner unachtsam seid. Es kann sein, wie gesagt, dass das seine letzte Sorge war. Das heißt, seine erste Sorge war, dass er ihn vermissen werde. Aber das haben sie überwunden, indem sie ihm etwas vorgesagt haben, wodurch das Kind sich freut und der Vater sich ebenfalls freut, dass sie miteinander Spaß haben werden. Und die andere Sorge war eben, dass sie nicht auf ihren Sohn aufpassen können in der Wildnis. Aber es kann auch sein, dass dies zwar eine Angst war in den Augen von Jakob a.s., aber diese Angst stand nicht im Vordergrund. Diese Angst stand nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund ist eigentlich das, was er im Hintergrund gelassen hat, nicht, dass er seinen eigenen Kindern nicht traut. Er misstraut ihnen. Er ahnt, dass sie etwas mit ihm anstellen werden. Und beide Arten, diese Ayah zu verstehen, sind durchaus verständlich. Das Problem an dieser Aussage von Jakob war, dass er ihnen indirekt einen Tipp gegeben hat, wie sie ihren eigenen Bruder loswerden könnten. Und deswegen, wie wir den Verlauf der Geschichte kennen und auch gerade eben vorgelesen haben, war das ja auch genau das Argument, was sie nachher ihrem Vater gesagt haben. Und deswegen ist hier ein Hinweis darauf, dass man aufpasst, wenn man redet, dass man nicht anderen Leuten versehentlich Tipps gibt, etwas Schlechtes zu machen. Eine Person weiß, ist Rafil. Rafil, das heißt, sie ist gegenüber Sünden absolut unaufmerksam und hat keine Ahnung von Arten von Sünden, Arten von Drogen, Arten von Haram-Sachen, die man machen kann, dann redet man nicht über solche Sachen, um diese andere Person nicht auf die falsche Idee zu bringen. Sie sagten, und sie diskutierten mit dem Vater, um ihm diese letzte Angst auch wegzunehmen, wenn ihr der Wolf fressen sollte, wo wir doch eine ansehnliche Schar sind, dann wären wir fürwahr Verlierer. Das heißt, sie wollen damit sagen, wir sind eine Gruppe von Leuten. Und wenn wir nicht zu zehnt oder elft auf unseren eigenen Bruder aufpassen können, dann sind wir zweifellos Verlierer. Das heißt, Verlierer gemeint hier ist Leute, in denen nichts Gutes steckt. Und leider haben sie dadurch ihren Vater überzeugt. Und das Problem ist eben, dass der gläubige Mensch sehr leicht gutgläubig ist. Ja, das heißt, dass der gläubige Mensch sehr schnell anderen Leuten glaubt, weil er eben nicht davon ausgeht, dass andere Menschen so viel Übles in ihrem Herzen haben können. Deswegen kennt das Sprichwort, was man öfter sagt zu Leuten, schließ nicht von dir auf andere. Ja? Das heißt, jemand kommt meistens auf bestimmte Ideen, weil er sich irgendwie selbst damit identifiziert oder selbst vielleicht eine Sache schon mal gemacht hat. Deswegen kommt er auf solche Gedanken. Natürlich kann er das auch von anderen Leuten gehört haben, aber woher hat er diesen Gedanken? Und deswegen heißt es in einem Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, dass er sagte, al-mu'minu ghirrun karim, وَالْفَاجِرُ خِبٌ لَئِيمٌ, was übersetzt ungefähr bedeutet, ein Mu'min, also ein gläubiger Mensch, ist unachtsam und großzügig. Oder unachtsam großzügig. Kann beides. Und der Sittenlose oder der Sünder oder der Verbrecher oder der Ungläubige, vielleicht auch der Ungläubige, ist ein Betrüger und geizig. Ist ein Betrüger und geizig. Stellt euch vor, ein Kind, das nicht lügt, und ein Kind, das, weil es noch so jung ist, sie kennt das Lügen nicht, das Kind hat nur Gutes im Herzen. Wenn man dem Kind etwas sagt, etwas verspricht, es glaubt es, weil es sich nicht vorstellen kann, dass jemand das Kind reinlegt, weil es selbst ehrlich ist. Und ähnlich so ist der gläubige Mensch, außer dass er durch die Erfahrung, die er ansammelt, irgendwann merkt, dass die Wirklichkeit ist nicht so. Dieser Hadith ist unter anderem bei Abu Dawud und bei Imam At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala. Nur zur Verständlichkeit, das Wort Khib kann auch bedeuten, statt Betrüger, dass er jemand ist, der andere gegen andere aufbringt, wie zum Beispiel die Frau gegen ihren eigenen Ehemann. Als sie ihn mitnahmen und sich geeinigt hatten, ihn in die verborgene Tiefe des Brunnenlochs zu stecken, gaben wir ihm ein: Du wirst ihnen ganz gewiss noch ihre Tat kundtun, ohne dass sie merken. Wir haben erfahren, dass sie vorhatten, statt ihn zu töten, dass sie ihn in einen tiefen Brunnen werfen wollten. Warum? Weil dadurch wird er nicht sofort sterben, sondern bei der nächsten Karawane, die an diesen Brunnen vorbeizieht, sie werden diesen Jungen finden und dann werden sie irgendwas mit ihm anstellen und dann haben die Geschwister von Josef sich gesagt, dann sind wir aber aus der Verantwortung raus. Weil wenn sie ihn töten oder wenn sie ihn zurücklassen, das ist ihre Schuld. Und wenn sie ihn mitnehmen, dann sind wir ihn los und gleichzeitig haben wir das erreicht, was wir eigentlich erreichen wollten. Wir haben ihn nicht getötet. Wie dem auch sei, sie haben ihn dann mitgenommen und sich darauf geeinigt und das weist darauf hin, dass sie alle diese Sünde begangen haben. Sie haben sich darauf geeinigt, ihn in die verborgene Tiefe des Brunnenlochs zu stecken. In dem Moment gab Allah subhanahu wa ta'ala ihm ein: Du wirst ihnen ganz gewiss noch diese ihre Tat kundtun, ohne dass sie merken. Diese Ayah sind die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht, auf wen sich das Wort ihm bezieht. Dieses Pronomen ihm, auf wen sich das bezieht. Das heißt, bezieht sich dieses Pronomen auf Yusuf, alayhi salatu wassalam, oder bezieht es sich auf Ya'qub, alayhi salatu wassalam. Wenn wir sagen, es bezieht sich auf Ya'qub, dann ist es unproblematisch, weil das würde bedeuten, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten Ya'qub diese Sache eingegeben hat, als eine Art Beruhigung. Als eine Art Beruhigung, dass sein Sohn wird von Allah subhanahu wa ta'ala beschützt werden, auch wenn das nicht indirekt drin ist, aber es weist darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles mitbekommt und alles weiß, was dort geschieht und er sich keine Sorgen machen braucht. Aber die zweite Auslegung ist offensichtlich die deutlichere, ist nämlich diejenige, dass damit Yusuf gemeint ist. Warum sage ich die deutlichere? Weil eine der Regeln beim Tafsir, wenn es zwei Ansichten mit den Tafsirgelehrten gibt und eine Ansicht verborgen ist und die andere deutlicher ist, dann zieht man die deutlichere vor die Ansicht, die eher verborgen ist. Und warum ist diese Ansicht deutlicher? Weil man immer zurückschaut auf die letzte erwähnte Person. Und die letzte erwähnte Person ist zweifellos Yusuf a.s., weil es heißt, als sie ihn mitnahmen und so weiter und so fort, und ihn in die verborgene Tiefe des Brunnenlochs steckten, gaben wir ihm ein. Normalerweise bezieht sich auf das letzte Pronomen oder den letzten Namen, der hier erwähnt worden ist. Und deswegen haben manche Gelehrte daraus geschlussfolgert, dass Yusuf alayhi salatu wassalam zum Propheten berufen worden ist, noch in seiner Kindheit. Genauso wie auch der Prophet Jesus alayhi salatu wassalam als er noch in der Wiege war, auch gesprochen hat und Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hatte. Und das ist nicht verwunderlich, wie gesagt, weil wir schon ein Beispiel dafür kennen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er nennt, wen er will, wodurch er will und wann er will zu einem Propheten. Allah gab ihm ein, du wirst ihnen ganz gewiss noch diese ihre Tat kundtun, ohne dass sie merken. Aus dieser Ayah, wenn wir das als Yusuf verstehen, dann wissen wir, dass Yusuf in diesem Moment von Allah subhanahu wa ta'ala eine Gnade erhalten hat, indem er ihm diese Worte gegeben hat und diese Bedeutungen, die nämlich beinhalten, dass er geschützt werden wird und dass er durch diese Tat ihre eigenen Geschwister nicht ums Leben kommen wird. Und in diesem Moment war Yusuf natürlich beruhigt, als sein Herr ihm diese Worte eingegeben hat. Und Allah weiß am besten Bescheid. Am Ende der Ayah heißt es, ohne dass sie merken, das heißt ohne, dass seine Geschwister merken, dass wir dir diesen Wahi eingegeben haben. Wahi ist die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala. Und am Abend kamen sie weinend zu ihrem Vater. Sie sagten, O unser Vater, wir gingen, um einen Wettlauf zu machen und ließen Yusuf bei unseren Sachen zurück. Da fraß ihn der Wolf. Aber du glaubst uns wohl nicht, auch wenn wir die Wahrheit sagen. Am Abend kamen sie weinend zu ihrem Vater. Die Geschwister von Yusuf kamen zu ihrem Vater Jakob am Abend. Warum? Weil am Abend ist es dunkel. Und wenn man dann schauspielt, kann man nicht so gut sehen, dass die andere Person schauspielt, wenn man ihr in die Augen schaut, weil es eben dunkel ist. Am Abend kamen sie weinend, also das war kein echtes Weinen, sondern es war ein geschauspieltes Weinen zu ihrem Vater. Und sie sagten, O unser Vater, wir gingen, um einen Wettlauf zu machen und ließen Yusuf bei unseren Sachen zurück. Wettlauf, auf Arabisch ist Sibar, manche Gelehrte entnehmen aus dieser Ayah die Gesetzmäßigkeit, das heißt die gesetzliche Erlaubnis dafür, dass man Wettbewerbe oder Wettläufe grundsätzlich machen darf, unabhängig davon jetzt, es gibt Wettbewerbe, bei denen man nach manchen Gelehrten Preise machen darf und manche nicht, aber es geht darum, dass man grundsätzlich einen Wettlauf machen darf, einen Wettbewerb machen darf. Sie sagten, unser Vater, wir gingen, um einen Wettlauf zu machen. In manchen Tafsir heißt es allerdings nicht auf den Propheten zurückzuführen, dass es eben eine Art ein Speerwerfen war oder ähnliches. Und ließen Yusuf bei unseren Sachen zurück. Warum ist das ein Beweis für die Gesetzmäßigkeit? Weil das ist die Tat von Leuten in der Anwesenheit eines Propheten und er hat das gewilligt. Und die meisten Gelehrten sind der Ansicht, dass das Gesetz der Völker vor uns auch für uns Gesetz ist. Unter bestimmten Bedingungen natürlich, aber die wichtigste Bedingung ist, dass natürlich unser Gesetz dem nicht widerspricht. Unser Gesetz darf natürlich dem nicht widersprechen. Wenn unser Gesetz dem widerspricht, dann natürlich dürfen wir uns nicht daran halten, was natürlich logisch ist. Tayyib, sie sagten, unser Vater, wir gingen, um einen Wettlauf zu machen, ließen Yusuf bei unseren Sachen zurück, da fraß ihn der Wolf. Also haben sie ausgerechnet das gleiche Beispiel genommen, was auch ihr Vater ihnen gesagt hatte. Ich meine, sie hätten ja wenigstens ein anderes Tier nehmen können, sich diese Ausrede ein bisschen besser anhört. Aber sie sagten, der fraß ihn der Wolf, aber du glaubst uns wohl nicht, auch wenn wir die Wahrheit sagen. Und dieser Satz ist natürlich auch geschauspielt und durchdacht. Weil sie wussten natürlich, sie werden nicht glauben. Aber das sagt man natürlich, du wirst mir auch nicht glauben, auch wenn wir die Wahrheit sagen, um die andere Person noch zusätzlich zu überzeugen. Oder du wirst uns nicht glauben, weil du ihn so sehr liebst und deine Befürchtung angeblich eingetroffen sein soll. Was natürlich großes Misstrauen hervorruft. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in den darauf folgenden Ayah, sinngemäß übersetzt, sie brachten falsches Blut auf seinem Hemd. Das heißt, als Beweismittel, dass er vom Wolf gefressen worden ist. In Wirklichkeit haben sie, wie es über Mujahid rahimahullah ta'ala beliefert worden ist, unter anderem, sie haben ein kleines Schaf auf Arabisch Sakhla geschlachtet und sie haben dieses Blut genommen und auf sein Hemd geschmiert. Und Jakob a.s. hat sich aber nicht dadurch reinlegen lassen. Er sagte, nein, vielmehr habt ihr ihn, vielmehr habt ihr selbst euch etwas eingeredet. So gilt es, schöne Geduld zu üben. Allah ist derjenige, bei dem Hilfe zu suchen ist gegen das, was ihr beschreibt. Ya'qub a.s. hatte mehrere Argumente, um diese Behauptung zu widerlegen. Und das weist auf die Intelligenz hin, die Allah subhanahu wa ta'ala Ya'qub gegeben hat. Aber zu diesen Argumenten gehört, natürlich der Mensch erkennt durch seine Lebenserfahrung, ob eine Person wirklich weint oder schauspielt weint. Das Nummer eins. Nummer zwei ist die Tatsache, dass ausgerechnet das passiert sein soll, was wovor er sie gewarnt hatte. Seine Befürchtung ausgerechnet ist eingetroffen, keine andere. Drittens sagen die Gelehrten, dass wenn Yusuf a.s. wirklich vom Wolf gefressen worden wäre, dann hätten sie ihm bestimmt nicht sein Hemd einfach zurückgebracht, und dieses Hemd hat überhaupt keine Spuren eines Wolfes an sich, Spuren wie zum Beispiel, dass es zerrissen worden ist oder ähnliches. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß. Und deswegen sagte Abdullah ibn Abbas, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, لو أكله الذئب لخرق القميص. Das heißt, wenn Yusuf von einem Wolf gefressen worden wäre, dann hätte er auch das Hemd gefressen, beziehungsweise zerfressen. Oder besser gesagt, zerrissen. Dann hätte er auch das Hemd zerrissen. Und Qatada, rahimahullah ta'ala, berichtet, Qatada ist einer der Imam der Tabi'in, Tafsir, Imam des Tafsir, er sagte, qala, yani Ya'qub a.s., ma ara athara sabu'in, wala ta'nin, wala kharq. Das heißt, er sagte sinngemäß, ich sehe an, er sagt, dass Ya'qub gesagt haben soll, Ya'qub der Prophet gesagt haben soll, a.s., ich erkenne aber weder eine Spur eines wilden Tieres oder eines wilden Tieres, noch erkenne ich die Spur, dass irgendjemand ihn erstochen hat, noch erkenne ich irgendwie eine Spur, irgendwie, dass die Kleider zerrissen sind. Und das weist darauf hin, dass man vor Gericht auch Beweise benutzen darf, die nicht hundertprozentig sind, sondern die eben einem den Weg deuten, die einen auf zur Wahrheit leiten. Aber das ist eine Aufgabe der Richter. Insofern sagte er, nein, ich glaube euch also nicht, was ihr über Yusuf behauptet, vielmehr habt ihr euch selbst etwas eingeredet. Und natürlich der stärkste Beweis überhaupt, in diesem Zusammenhang, warum sie gelogen haben müssen, ist nicht vergessen der Traum, den Yusuf seinem Vater erzählt hat. Denn der Traum, den Yusuf seinem Vater erzählt hat, beinhaltet ja gerade, dass er zu einem Propheten ernannt werden wird und dass er eine feste Stellung verliehen werden bekommt und bekommen werden wird. Und deswegen kann es nicht sein, dass er in diesem jungen Alter von einem Wolf gefressen werden wird. Was soll denn die ganze Deutung des Traumes dann bedeuten? Aber trotzdem war Ya'qub sehr traurig, wie wir im Laufe der Geschichte sehen werden. Und da, aus dieser Sache können wir schlussfolgern, dass ein Mensch zufrieden sein kann mit der Bestimmung Allahs und gleichzeitig auch traurig sein darf wegen eines Ereignisses, das sich ereignet hat. Er sagte, a.s.w., ich meine Ya'qub, vielmehr habt ihr euch etwas selbst eingeredet, so gilt es, schöne Geduld zu üben. So gilt es, schöne Geduld zu üben. Die schöne Geduld ist genau das, was vom Menschen verlangt worden ist im ersten Moment, wenn ihn etwas trifft, wenn ihn ein Schicksalsschlag trifft. Denn ein Mensch kann nur als geduldig bezeichnet werden in diesem Zusammenhang, wenn er diese Geduld ausübt in dem Moment, wo er auf die Probe gestellt wird. Denn im Laufe der Zeit, jeder Mensch im Laufe der Zeit akklimatisiert sich mit dem, was geschehen ist. Es ist kein Problem für ihn, das zu begreifen. Auch ein Todesfall und ähnliches. Aber die Leute überleben das, die meisten Leute überleben das. Aber die Frage ist, wie geht er im ersten Moment mit diesem Ereignis um? Und hier haben wir ein wunderbares Beispiel von einem Propheten, der uns ein Vorbild ist. Es gilt, schöne Geduld zu üben. Und schöne Geduld bedeutet, wie es im Tafsir über manche Imame überliefert worden ist, dass man geduldig ist, ohne Unzufriedenheit zu äußern. Das heißt, Unzufriedenheit mit der Bestimmung Allahs. Und ohne Dinge zu machen, wie also zum Beispiel Wehklage oder sagt, warum ausgerechnet ich, warum ausgerechnet hat mich das getroffen und ähnliche Ausdrücke. Und dann sagte er, Allah ist derjenige, bei dem Hilfe zu suchen ist gegen das, was ihr beschreibt. Denn niemand ist imstande, Geduld zu üben, außer wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm diese Geduld verleiht. Insofern, liebe Geschwister, jedem von uns geschieht manchmal ein Unglück, jedem von uns passiert manchmal im Leben ein trauriges und einschlägendes Ereignis, das er nicht so leicht vergessen wird. In diesem Moment, wenn du diesen Moment sagen kannst, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wir gehören Allah und wir werden auch wieder zu ihm zurückkehren. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufni khayran minha. Wa Allah, belohne mich für meinen Schicksalsschlag oder für meine Katastrophe, die mich eingeholt hat, und gib mir an ihrer Stadt etwas Besseres. Wer das sagen kann, der weiß, dass er sich auf einer Rechtleitung von seinem Herrn befindet. Denn wer ist derjenige, der dich erinnert hat, in diesem Moment diese schönen Worte zu sprechen, was zweifellos ein Zeichen von Geduld ist, im Gegensatz zu der anderen Seite, die vielleicht in diesem Moment, möge Allah davor bewahren, Worte äußert, die auf die Unzufriedenheit deuten, oder zum Beispiel ihre Kleider zerreißt oder Sachen zerstört oder andere Dinge macht, weil sie mit diesem Schicksalsschlag nicht umgehen kann. Möge Allah uns davor bewahren. So gilt es, schöne Geduld zu üben. Allah ist derjenige, bei dem zu Hilfe zu suchen ist gegen das, was ihr beschreibt. Insofern lernen wir von Ya'qub a.s., dass wir uns als erstes an Allah azza wa jal zu wenden haben, noch bevor wir uns an irgendwelche andere Menschen wenden. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, in der darauffolgenden Ayah heißt es, singen wir es übersetzt, Reisende kamen vorbei. Sie sandten ihren Wasserschöpfer und er ließ seinen Eimer hinunter. Er sagte, o frohe Botschaft, das ist ein Junge. Sie verbargen ihn als Ware und Allah wusste wohl, was sie taten. Auch dies gehörte zum Plan Allahs, subhanahu wa ta'ala, dass er seinen Propheten Yusuf nicht im Stich ließ und dass er ihn beschützte und dass er dafür sorgte, subhanahu wa ta'ala, dass in diesen Momenten, die darauf gefolgt sind, nachdem sie ihn in den Brunnen geworfen haben, Leute vorbeigekommen sind, ausgerechnet an diese Stelle, und dort, um dort Wasser zu schöpfen. Und es heißt in manchen Überlieferungen, dass sie Yusuf gebunden haben an den Eimer im Brunnen, und Allah weiß am besten Bescheid. Reisende kamen vorbei, als sie auf dem Weg nach Ägypten waren. Sie sandten ihren Wasserschöpfer und er ließ seinen Eimer hinunter. Und dann muss es so sein, dass Yusuf a.s. sich an diesen Eimer festgehalten hat, oder sie hatten ihn vorher daran festgebunden. Allah weiß am besten Bescheid. Je nachdem, wie alt er in diesem Moment gewesen ist. Er sagte, das heißt derjenige, der das Wasser geschöpft hat, o frohe Botschaft, das heißt, welch schönes Ereignis, hört mal zu, es ist was Tolles passiert, das ist ein Junge. Und diese Freude, Entschuldigung, das ist ein Junge, er freut sich über den Jungen, warum? Weil er ihn als Sklaven mitnehmen will, weil er davon finanziell profitiert. Das ist ein Junge, sie verbargen ihn als Ware und Allah wusste wohl, was sie taten. Das heißt, nach einer Auslegung, dass es kann sein, dass in diesem Moment gemeint ist, also die Aussage heißt, sie verbargen ihn als Ware. Sie verbargen Yusuf als Ware. Wer ist mit sie in diesem Moment gemeint? Es kann sein, damit ist gemeint, die ganzen Reisenden aus dieser Karawane. Und die zweite Ansicht ist, dass damit gemeint ist, und das ist wohl die offensichtlichere Ansicht, dass hiermit gemeint ist, derjenige, der Wasser geschöpft hat. Und warum? Weil es heißt, sie verbargen ihn als Ware. Und sie verbargen ihn als Ware vor wem? Vor den anderen. Vor den anderen, die mit ihnen gereist sind. Warum? Weil, wenn sie ihn mitnehmen als Ware und alle wissen, dass er eine Ware ist, den sie gefunden haben, dann sie wollen auch einen Anteil an dem Verkauf haben. Und deswegen haben sie diese Sache geheim gehalten vor den anderen und so eine Sünde auf sich geladen. Denn einen Menschen, der frei ist, einen freien Menschen als Sklaven oder zu versklaven und ihn dann auch noch zu verkaufen als Sklaven, ist eine gewaltige Sünde und eine der großen Sünden bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagte Allah azza wa jal, Allah wusste wohl, was sie taten. Allah wusste wohl, was sie taten. Und das ist eine der Stellen im Koran al-Karim, wo keine deutliche Androhung erwähnt wird. Und trotzdem wissen wir aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass es sich hier um eine der großen Sünden handelt. Und es gibt mehrere Stellen im Koran. Es wäre wunderschön, wenn man diese Stellen zusammen schreiben würde, zusammen suchen würde, weil manche Leute denken, wenn etwas, dass eine Sünde, eine schwerwiegende Sünde, immer eine Sünde sein muss, wo es ausdrücklich heißt, dass das eine große Sünde ist oder dass dafür die Hölle mit der Hölle gedroht wird oder ähnliches oder eine Strafe einem diesseits erwartet. Und das ist hier nicht direkt ersichtlich, es sei denn, man fügt die Sunna an dieser Stelle hinzu. Und Allah wusste wohl, was sie taten. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat das alles mitverfolgt und gesehen. Und es heißt, dass sie nachschauten, was geschehen war. Das heißt, die Geschwister von Yusuf. Warum brauchen wir das jetzt? Weil in der darauf folgenden Ayah heißt es, und sie verkauften ihn für einen zu niedrigeren Preis, einige gezählte Dirhams. Und sie übten Verzicht in Bezug auf ihn. Das heißt, wer ist damit gemeint? Die Tafsir-Gelehrten, manche von ihnen sagen, damit sind die Leute, die Reisenden gemeint. Sie verkauften ihn für einen zu geringen Preis, das heißt an wen? An denjenigen, der sie von ihnen nachher kaufte, das heißt der Mann aus Ägypten, der Minister oder der König. Aber wenn wir das so lassen, ist nicht sehr deutlich, warum sie das gemacht haben. Aber normalerweise, wenn du so eine Ware findest und du nimmst ihn mit und du freust dich, dass du einen Menschen versklavt hast oder einen Sklaven hast und du möchtest ihn verkaufen, du willst damit Geld machen. Du willst damit Geld machen. Und wer will eher ihn loswerden? Die Geschwister von Yusuf, sie wollen ihn loswerden. Und deswegen haben manche Tafsir-Gelehrten gesagt, dass Yusufs Geschwister nachgeschaut haben, was mit Yusuf geschah. Und sie sahen diese Reisenden, wie sie Yusuf zu sich genommen haben und als Ware mitnehmen wollten. Und sie haben ihnen gesagt, Moment, das ist unser Bruder. Entschuldigung, Moment, das ist unser Sklave, der uns davon gelaufen ist. Das ist unser Sklave, der uns davon gelaufen ist. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr ihn kaufen. Und daraufhin haben sie ihn dann für wenig Geld gekauft. Und so klappt, also ist das Verständnis dieser Ayat dann auch sehr deutlich. Wallahu ta'ala a'lam. Und sie übten Verzicht in Bezug auf ihn. Subhanallah, wenn sie wüssten, was das für ein Mensch ist, wenn sie wüssten, dass er ein Auserwählter Allahs ist und dass unser einer sich wünscht, einen Propheten einfach nur im Traum zu sehen und sie haben ihn als Bruder und sie werden ihn los und hätten ihn beinahe getötet, dann hätten sie mit Sicherheit nicht getan, was sie getan haben. Aber es ist ihre Unwissenheit, die sie dazu gebracht hat. Und Allah hat sie gestraft für ihre Sünde, die sie begangen haben. Und sie übten Verzicht in Bezug auf ihn. Sie wussten nicht, welchen Status diese Person bei Allah subhanahu wa ta'ala hat. Im Jenseits, aber auch im Diesseits, denn sie wird eines Tages Ägypten regieren. Und derjenige, der ihn gekauft hatte, sagte zu seiner Frau, bereite ihm einen gastfreundlichen Aufenthalt. Vielleicht wird er uns nützlich sein oder wir nehmen ihn als Kind an. So verliehen wir Yusuf eine feste Stellung im Land. Und wir wollten ihn etwas von der Deutung der Träume lehren und Allah ist in seiner Angelegenheit überlegen, aber die meisten Menschen wissen nicht. Derjenige, der aus Ägypten, der ihn gekauft hatte, das war der sogenannte Al-Aziz, sagt man über ihn. Al-Aziz. Okay? Dieser Aziz war der später der Herrscher von Ägypten oder ein Regierender, also ein Minister von Ägypten. Auf jeden Fall hat er diesen Yusuf a.s. als Sklaven gekauft und seine Frau dazu angehalten, dass sie ihn gut behandeln soll. Denn entweder werden wir ihn als Kind adoptieren und manche Tafsir-Gelehrten weisen darauf hin, dass sie keine Kinder bekommen konnten und dass sie deswegen ihn haben wollten als Sohn. Aber das ist eine Sache, über die man nur spekulieren kann. Es kann sein, aber es kann auch sein, dass sie einfach so ein Kind adoptieren wollten, aus welchen Gründen auch immer. Aber meistens ist es so, dass Leute Kinder adoptieren wollen, die selbst keine Kinder bekommen können. Tayyib. Er sagte zu seiner Frau, bereite ihm einen gastfreundlichen Aufenthalt. Vielleicht wird er uns nützlich sein oder wir nehmen ihn als Kind an. Und schaut, wie Allah subhanahu wa ta'ala diese Menschen belohnt hat für diese Wohltat, die sie gemacht haben. Sie haben einen Menschen aufgenommen bei sich und haben ihn großgezogen und haben ihn versorgt, obwohl das nicht ihre Pflicht gewesen ist. So verliehen wir Yusuf eine feste Stellung im Land. Denn er wurde König und er regierte im Land. Das alles gehörte zum Plan Allahs, subhanahu wa ta'ala. Seht den Anfang der Geschichte. Der Anfang der Geschichte war, dass Yusuf vertrieben worden ist von seinen eigenen Geschwistern, von seinem eigenen Vater. Sein Vater war ein Prophet. Das heißt sozusagen derjenige, dem er gefolgt ist. Okay? Und er wird von ihm vertrieben. Etwas Schlechteres kann ihm gar nicht passieren, alayhi salatu wassalam. Aber Allah Azza wa Jal hatte etwas noch Größeres mit ihm vor. Und daraus lernen wir diese berühmte Ayah im Quran al-Karim, wo Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Das heißt, es mag sein, dass ihr eine Sache verabscheut, obwohl sie besser für euch ist. Auch wenn ihr denkt, dass sie schlecht ist für euch, im Endeffekt werdet ihr euch darüber freuen und Allah danken, dass er euch diese schlechte Sache in euren Augen gegeben hat, aber im Endeffekt entpuppt sie sich als etwas für euch Gutes und Nützliches und Sinnvolles. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allweise, subhanahu wa ta'ala. Aber wer von uns durchschaut den Plan Allahs? Und wer von uns versteht die Weisheiten hinter den Bestimmungen Allahs subhanahu wa ta'ala? Deswegen gilt es einfach zu sagen, wir hören und gehorchen und wir sind fest davon überzeugt, dass bei jeder Bestimmung Allahs eine Weisheit gibt, ob wir sie verstanden haben oder ob wir sie nicht verstanden haben. So verliehen wir Yusuf eine feste Stellung im Land und wir wollten ihn etwas von der Deutung der Träume lehren. Und das war eine Sache, die natürlich nicht nur Yusuf kannte, aber er hatte besonders viel Wissen in diesem Zusammenhang. Und Allah ist seine Angelegenheit überlegen. Das heißt, entweder seine Angelegenheit, das heißt Allah subhanahu wa ta'ala seine eigene Angelegenheit überlegen. Das heißt, was er will, geschieht, subhanahu wa ta'ala. Und was er nicht will, das geschieht auch nicht. Oder speziell in Bezug, Wallahu ghalibun ala amrihi, kann auch bedeuten, in Bezug auf die Yusufs Angelegenheit, war Allah subhanahu wa ta'ala überlegen. Und deswegen gehörte alles, was dort geschehen war, zum Plan Allahs subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah azza wa jal jeder Angelegenheit überlegen ist und sowieso nur geschieht, was er will, subhanahu wa ta'ala, und nichts geschieht ohne seinen Willen, dann sollst du dich auf Allah verlassen. dann sollst du dich auf Allah verlassen. Lieber Bruder, liebe Schwester, stell dir vor, vielleicht ist es in deinem Leben schon einmal geschehen, dass du erkrankt warst und dich einer Operation unterziehen musstest. Und du musstest eine Vollnarkose bekommen. Du gibst in diesem Moment, natürlich wir wissen, dass das Leben ist in den Händen Allah subhanahu wa ta'ala. Im Deutschen sagt man, du gibst deine Hand in die Leben anderer. Natürlich ist es nicht in Ordnung, ja. Aber ihr wisst, was man damit sagen will. Das heißt, du verlässt dich in diesem Moment darauf, dass diese Ärzte und dieser Anästhesist dich gut behandeln wird, obwohl du bist ihnen vollkommen ausgeliefert. Sie können mit dir machen, was du willst, was sie wollen, wenn du in der Vollnarkose bist. Aber du gehst davon aus, dass sie deinen Bauch aufschneiden, ordnungsgemäß. Und dass sie auch dich operieren, ordnungsgemäß. Und dass sie, also das heißt Unheil entfernen, ordnungsgemäß. Und dass sie dich wieder zunähen, ordnungsgemäß. Dass sie dich auch wieder aufwachen, aufwecken, nach ihren bekannten Methoden, ordnungsgemäß. Davon gehst du alles aus. Warum? Weil du davon überzeugt bist, dass sie sich in diesem Fach auskennen. Richtig? Weil sie sich damit auskennen. Und in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß alles, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, weit verfehlt ist jemand, der sich nicht auf Allah verlässt, subhanahu wa ta'ala. Er weiß alles und er sagt dir, das ist haram, mach es nicht. Er sagt dir, das ist haram, Zinsen sind verboten, mach es nicht. Das wird für dich am Ende schlecht sein. Aber du mit deiner Intelligenz sagst du, nein, es ist besser für mich, das zu machen. Oder jedes andere Verbot, zum Beispiel. Ja. Du sagst, nein, ist besser, ich mache das, weil darin steckt trotzdem Gutes auf lange Sicht gesehen. Ja. Und in Wirklichkeit verlässt du dich nicht mehr auf Allah in diesem Moment. Das ist natürlich ein Problem mit dem Iman. Weil wenn der Iman vollkommen ist, gehört dazu natürlich auch das Gottvertrauen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Gottvertrauen aller stärken. Aber die meisten Menschen wissen nicht. Denn wenn sie wissen würden, wenn sie seine Weisheiten kennen würden oder zumindest wüssten, dass es hinter jeder Tat eine Weisheit gibt, hundertprozentig, weil er heißt Al-Hakim, subhanahu wa ta'ala, dann würden sie nicht diese Tat begehen, die diese Geschwister von Yusuf begangen haben. Sie waren Muslime. Trotz ihrer Tat, die sie gemacht haben, sie waren Muslime. Und Allah Azza wa Jalla am Ende der Geschichte hat ihre Tauba, insha'Allah ta'ala, akzeptiert. Und er hat seine Tür vor solchen Menschen nicht geschlossen. Auch wenn sie eine üble Tat angerichtet haben. Aber trotzdem. Und die letzte Ayah für heute, liebe Geschwister. Als er seine Vollreife erlangte, gaben wir ihm Urteilskraft und Wissen, so vergelten wir den Gutes Tuenden. Als er, das heißt Yusuf a.s., seine Vollreife erlangte, die Vollreife zu erlangen, das ist, Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht mehr näher uns gesagt, welches Alter das genau ist. Auch wenn Mujahid rahimahullah ta'ala sagte 33 Jahre und manche sagten mehr und manche sagten weniger, aber wir bleiben dabei, wie der Imam der Tafsir gelehrt gesagt, Imam Tabari rahimahullah ta'ala, er sagt, wir sind gemäß, Allah subhanahu wa ta'ala hat das nicht näher definiert und so sollten wir uns einfach zurückhalten, was die genaue Zahl angeht. Was die genaue Anzahl der Jahre angeht. Weil außerdem, wenn wir auch ehrlich sind, so eine Sache kann sich unterscheiden von Mensch zu Mensch. Der eine Mensch wird reif in dem Alter und der andere Mensch wird reif in einem anderen Alter. Und wann Allah für ihn die Reife bestimmt hatte, Allah weiß am besten Bescheid. Als er seine Vollreife erlangte, damit ist aber nicht das biologische Reifealter gemeint, sondern damit ist, wie gesagt, das geistige Reifealter gemeint. Als er seine Vollreife erlangt hatte, gaben wir ihm Urteilskraft und Wissen. Manche Gelehrte sagen, dass hiermit mit dem Wissen und vielleicht auch mit der Urteilskraft, weil das auch als Weisheit verstanden werden kann, Al-Hukm, kann auch bedeuten die Weisheit, dass damit das Prophetentum gemeint ist. Also haben wir entweder, dass Yusuf a.s. im Kindesalter schon zum Propheten wurde, weil Allah ihm diese Offenbarung eingegeben hat, als er im Brunnen war. Oder in diesem Moment, nachdem er die Vollreife erlangt hatte. Oder erst später, und Allah weiß am besten Bescheid. Ich sage das nur, damit man weiß, es ist nützlich zu wissen, dass ein Thema nicht entscheidend ist für einen, damit man sich damit nicht zu sehr beschäftigt. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, es ist nützlich zu wissen, dass es in einem Thema nicht eine einzige Ansicht gibt, sondern dass man von vornherein weiß, es gibt zwei oder drei oder vier oder mehr oder weniger. Damit man, wenn man eine Ansicht gehört hat und dann später eine zweite Ansicht hört, weiß, dass die zweite Ansicht ist auch akzeptabel und gibt es auch unter den Gelehrten und ist keine klar falsche Ansicht. Okay? Weil wenn du nur eine Sache hörst und du von deinem Lehrer hörst, das ist die richtige Ansicht, oder du lernst nur eine Ansicht, du weißt gar nicht, dass es eine zweite gibt, dann denkst du automatisch, dass der andere, wenn jemand was anderes sagt, dass es falsch ist. Aber wenn du von vornherein weißt, es gibt drei Ansichten, und dann hörst du von einem anderen Lehrer eine zweite und eine dritte, dann lernst du damit umzugehen. Deswegen sehr wichtig, dass man auch das darüber Bescheid weiß. Als er seine Vollreife erlangte, gaben wir ihm Urteilskraft, weil er später regieren musste. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn zunächst eingesetzt über die Schätze der Schätze Ägyptens. Das heißt, er war der Schatzmeister Ägyptens, alayhi salatu wassalam. Und wir gaben ihm Wissen. Zu dem Wissen gehört natürlich die Traumdeutung und vielleicht auch Wissen, anderes Wissen, was die Propheten bekommen. Allah weiß am besten Bescheid. So vergelten wir den Gutestuenden. So vergelten wir den Gutestuenden. Und das weist darauf hin, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala unter den besten Menschen die Besten wählt. Denn er gehörte zu den Gutestuenden, das heißt, er gehörte zu den besten Menschen. Und danach erwählte ihn Allah azza wa jall zu einem Propheten. Und das gleiche war mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sagte uns Abdullah bin Mas'ud radiallahu ta'ala in einer Überlieferung, sinngemäß, dass Allah subhanahu wa ta'ala in die Herzen der Menschen geschaut hat und von diesen Menschen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausgewählt hat, weil er das reinste und sauberste aller Herzen gehabt hat, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen, liebe Geschwister, für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala bina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.